Zum 23. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas richtete am 7. Juni der Vorsitzende der afrikanischen Partei für Solidarität und Gerechtigkeit Marlies de Moko Sangare an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunschtelegramm. Im Glückwunschtelegramm wurde hervorgehoben, Genosse Kim Jong-il habe jahrzehntelang die Partei der Arbeit Koreas geführt und sich dabei hervorragende Verdienste erworben, was als ewige Triebkraft gelte, die das koreanische Volk zur sozialistischen Sache kräftig aufrüttle. Der malische Parteichef wünschte dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Arbeit.